Kundgabe 6659. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.10.1956. Erneute Mahnung an Weinbergs Arbeiter. Es ist euch von mir ein Amt zugewiesen worden, und so wie ihr bereit seid, mir zu dienen, werdet ihr dieses Amt auch verwalten können. Denn ich verlange nichts von euch, was ihr nicht erfüllen könntet. Dennoch müsstet ihr auch gleichzeitig euch bemühen, euch meine Zufriedenheit zu erringen. Denn ich verlange von euch eifrige Arbeit, wie sie nur der Mensch leisten wird, der mich liebt und der darum mir auch freudig dienet. So wie der Mensch nachlässt in seinem Eifer, wird auch die Arbeit weniger erfolgreich sein. Aber sie ist dringend nötig in der letzten Zeit vor dem Ende. Und mein Gegner wird ebenso eifrig bestrebt sein, eure Arbeit zu hindern, sie zu untergraben und unwirksam zu machen, und er wird viel Erfolg haben. Und sein Erfolg wird euch ermüden, und die Gefahr besteht, dass ihr nachlasset in eurem Wirken für mich und mein Reich. Ich sage euch dies immer wieder, dass ihr dennoch eifrig bleiben sollet und euch nicht beeinflussen lassen dürfet von seinen Erfolgen und euren scheinbaren Misserfolgen. Denn ich selbst stehe auf eurer Seite und ihr arbeitet in meinem Auftrag, also auch unter meinem Segen. Ihr als meine Jünger der Endzeit, ihr habt kein leichtes Amt, weil man euch wenig Glauben schenken wird. Ihr besitzet aber etwas überaus Wirksames in meinem Wort, das euch von mir direkt geboten wird. Und dieses Wort kann durch nichts anderes aufgewogen werden, und ob auch mein Gegner die Welt mit ihren Gütern dagegen setzet. Dieses alles ist vergänglich. Mein Wort aber bleibt bestehen in Ewigkeit. Jeder Mensch, dem ihr mein Wort vermittelt, wird durch dieses Wort von mir selbst angesprochen, und er zieht aus dieser Ansprache Kraft im Übermaß, und seine Seele kann nicht mehr verloren gehen. Und da die Seele das Unvergängliche ist, wird sie nach dem Tode des Leibes im geistigen Reich erwachen, weil sie zum Leben gekommen ist durch mein Wort. Und darum ist mein Auftrag an euch, meine Diener auf Erden, immer nur den Mitmenschen mein Wort zuzuwenden, das ihr direkt von mir empfanget. Nehmet diese Arbeit ernst, denn ihr besitzet köstliches Gut, das ihr austeilen sollet, weil nur eine solche Arbeit allein von Wert ist, während jede irdische Tätigkeit erst dann von mir gesegnet ist, wenn die geistige Arbeit von euch vorangestellt wird. Ein jeder, der in den Besitz meines Wortes gelangt ist, hat wieder die gleiche Aufgabe, will er mir zum Wohlgefallen leben. Und er wird ebenso freudig dieser Aufgabe nachkommen, wenn er mich liebt und auch seinen Mitmenschen Liebe entgegenbringt. Wer einmal mein Wort aufgenommen hat in sein Herz, der weiß es auch, dass die Verbreitung dieses Wortes in dieser Zeit das Wichtigste, das Vordringlichste ist, denn ihn konnte ich selbst ansprechen und ihn zur rechten Erkenntnis geleiten. Und eure Sorge soll immer nur sein, Herzen zu öffnen für meine Ansprache, den Mitmenschen Kenntnis zu geben von meinem Wort und ihnen Kostproben zuzuleiten, die auch einen Hunger erwecken können nach rechter Speise und rechtem Trank. Es steht euch nicht mehr viel Zeit zur Verfügung, wo ihr ungehindert tätig sein könnet. Aber solange ihr noch frei seid in eurer geistigen Tätigkeit, so lange solltet ihr auch eifrig sein und jede Möglichkeit nützen, für mich und mein Reich zu reden. Denn es ist nötig, denn stets mehr wenden sich die Menschen ab von mir und meinem Gegner zu. Und darum wird ihnen auch alles Geistige stets unglaubwürdiger scheinen und die Kluft immer größer werden. Es wird stets schwieriger werden für euch, Aufnahme zu finden, angehört zu werden und ihnen mein Geistesgut vermitteln zu können. Aber das soll euch nicht in eurem Eifer zurückhalten, denn solange noch die Erde besteht, sind auch nicht die letzten Möglichkeiten erschöpft, und immer wieder kann eine Seele noch zurückfinden zu mir, deren Rettung also euch noch obliegt. Ihr sollet euch nicht sorgen, ob ihr Erfolg habt, sondern stets glauben, dass ihr mit meinem Wort das wirksamste Hilfsmittel besitzet und darum auch arbeiten könnet mit meinem Wort. Denn ich leite es nur darum zur Erde, dass den Seelen noch Rettung werde, bevor das Ende da ist. Aber ich brauche dazu Menschen, die mir als Mittler dienen, weil ich selbst nicht jene Menschen ansprechen kann, die noch weit entfernt sind von mir. Ich brauche euch und fordere euch daher ständig auf, eifrige Arbeit zu leisten und nicht nachzulassen im Dienst für mich und mein Reich. Amen.